Der Präsident des italienischen Generalfinanzzentrums Giancarlo Elia Pallori schätzte während seines Besuches in der TVJK die hervorragenden Menschen von Park Do-san, Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un hoch. Er betonte, der Präsident Kim Il-sung, der glänzenden Sieg in den zwei revolutionären Kriegen beim Wiederaufbau in der sozialen Revolution in zwei Etappen und dem sozialistischen Aufbau errungen habe, sei ein wild anerkannter großer heiliger Mann des 20. Jahrhunderts gewesen. Seine Idee und Sache sei von Genossen Kim Jong-il unveränderlich fortgesetzt worden. Dank seiner unermüdlichen Songun-Führung habe das koreanische Volk stets den Sieg in der Auseinandersetzung mit den Imperialisten davontragen und große Erfolge beim sozialistischen Aufbau und im Bereich der auswärtigen Beziehungen erzielen können. Heute stehe an der Spitze der koreanischen Revolution der verehrte Genosse Kim Jong-un, ein weiterer hervorragender Mann. Unter seiner Führung werden das revolutionäre Leben von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihre unvergänglichen Verdienste für immer unvergessen bleiben und sich Korea in einen mächtigen Staat verwandeln, den die Welt bewundere.